soll nicht mehr schlagen. Thy life shall go from thee. This is the ritual of the Holy Grail. Thou hast wealth. Bist du reich, gib's denen, die es brauchen. Thou hast health. Bist du gesund? Slay thyself. Lass dich verschlingen von der Leidenschaft zu Babylon. Lass deine Augen starren vor unauslöschlicher Lust, für sie, die jenseits allen Wissens ist. Thou hast love. Reiß dir deine Mutter aus dem Herzen, tritt deine Frau, spuck deinem Vater ins Gesicht und lass dein Kind werden die Beute von Hunden und Geiern. So that you attain to the sacrament of the Grail in the Chapel of Abominations. At least thou shalt drain out thy blood, that is thy life, into the golden cup of my fornication. In the Chapel of Abominations, in the Chapel of Abominations.